Основной текст. Lotte und Luise. Eine gekürzte Fassung des Romans für Kinder »Das doppelte Lottchen« von Erich Kästner. Erstes Kapitel. Sebühl am Bühlsee. Kinderheime sind wie Bienenstöcke. Ein Autobus mit 20 Neuen. Locken und Zöpfe. Kennt ihr eigentlich Sebühl? Das Gebirgsdorf Sebühl am Bühlsee? Nein, nicht? Nun, wenn ihr Sebühl am Bühlsee nicht kennt, könnt ihr natürlich auch das Kinderheim in Sebühl am Bühlsee nicht kennen. Das bekannte Ferienheim für kleine Mädchen, wo unsere Geschichte anfängt. Eine etwas verzwickte Geschichte. Ihr werdet manchmal höllisch aufpassen müssen, damit ihr alles haargenau und gründlich versteht. Zu Beginn geht es allerdings noch ganz gemütlich zu. Verwickelt wird es erst später. Augenblicklich baden die Kinder im See. Und am wildesten treibt es ein kleines neunjähriges Mädchen, das den Kopf voller Locken und Einfälle hat und Luise heißt. Luise Palfi aus Wien. Der Gong gilt für alle, sogar für Luise. Ich komme ja schon, ein alter Mann ist doch kein Schnellzug. Fräulein Ulrike, die junge Helferin im Kinderheim, treibt ihre schnatternde Herde vollzählig in den Stall, ach nein, ins Haus. 12 Uhr, auf den Punkt, wird zu Mittag gegessen. Und dann wird neugierig auf den Nachmittag gelauert. Warum? Am Nachmittag werden 20 neue erwartet. 20 kleine Mädchen aus Süddeutschland. Sie kommen, sie kommen! Der Chauffeur hebt ein kleines Mädchen nach dem anderen aus dem Wagen und als er dem letzten die Arme entgegenhält, wehrt das Kind höflich und bestimmt ab. Die Kleine steigt allein aus. Verlegen lächelnd blickt sie in die Runde. Plötzlich macht sie große Augen. Sie starrt Luise an. Nun reißt auch Luise die Augen auf und blickt der Neuen erschrocken ins Gesicht. Die anderen Mädchen und Fräulein Ulrike schauen perplex von einer zur anderen. Luise und die Neue sehen einander zum Verwechseln ähnlich. Zwar die eine hat lange Locken, und die andere streng geflochtene Zöpfe, aber es ist auch wirklich der einzige Unterschied. Die Neuen sind gesund, munter und vollzählig eingetroffen, Frau Mothesius. Freut mich, danke schön. Ja, aber da wäre noch etwas. Ja? Es handelt sich um Luise Palfi. Na her mit dem Fratz. Was hast du denn wieder ausgefressen? Nichts diesmal. Es ist bloß... Kommt mal her, ihr beiden. Nur keine Angst. Das ist eine neue Frau Mothesius. Aha. Sie heißt Lotte Körner und kommt aus München. Seid ihr miteinander verwandt? Mhm. Nein? So seltsam. Nun, zwei Mädchen, die einander so ähnlich schauen, die werden sicher gute Freundinnen werden. Dann steht doch nicht so fremd beieinander, Kinder. Kommt, gebt euch die Hand. Nein. Na, so etwas. Die beiden laufen einfach weg. Ach, einen Augenblick noch, Ulrike. Ach so, ja, die Papiere, dankeschön. Merkwürdig. Also ich denke, wir sollten unsere kleinen Doppelgängerinnen im Speisesaal nebeneinander setzen. Und Lotte Körner geben wir das Bett neben Luise Palfi, damit sie sich aneinander gewöhnen. Jawohl, Frau Mothesius. Lotte geht den Korridor entlang, öffnet eine Tür und fängt an, ihre Sachen in den ihr zugewiesenen Schrank zu räumen. Als ihr die Fotografie einer jungen Frau in die Hand fällt, schaut sie das Bild zärtlich an und versteckt es dann sorgfältig unter der Wäsche. Nun ist es Nacht geworden. Die Kinder schlafen, alle, bis auf zwei. Diese zwei haben einander den Rücken zugekehrt, tun, als schliefen sie fest, liegen aber mit offenen Augen da und starren vor sich hin. Luise blickt böse auf die silbernen Kringel, die der Mond auf ihr Bett malt. Kommt da ein wildfremdes Mädchen mit ihrem Gesicht daher? So eine Frechheit. Plötzlich spitzt sie die Ohren. Sie hört leises, krampfhaft unterdrücktes Weinen. Lotte presst die Hände auf den Mund. Da liegt sie nun in der Fremde, neben einem bösen Mädchen, das sie hasst, weil sie ihm ähnlich ist. Lotte hat Heimweh. Sie möchte nach Hause zu ihrer Mutter. Lotte seufzt leise. Da streicht plötzlich eine kleine fremde Hand über ihr Haar. Lottchen wird stocksteif vor Schreck. Luises Hand streichelt schüchtern weiter. Der Mond schaut durch das große Schlafsaalfenster und staunt nicht schlecht. Da liegen zwei kleine Mädchen nebeneinander, die sich nicht anzusehen wagen, und die eine, die eben noch weinte, tastet jetzt mit ihrer Hand ganz langsam nach der streichelnden Hand der anderen.